الحرب وضد الجيش. No war, no army. No alla guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No alla guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im 22. antimilitaristischen Podcast im Juli 2020 beginnen wir mit einem Interview mit Jürgen zur atomaren Teilhabe. Danach ein Interview mit Lisa zur Situation in Libyen und abschließend mit Mari zur Militarisierung der Forschung in der BRD, auch durch sogenannte Corona-Hilfe. Im ersten Interview des antimilitaristischen Podcastes im Juli geht es um die atomare Teilhabe. Das Interview wurde mit Jürgen geführt und die Frage ist, ob die atomare Teilhabe durch neue Entwicklungen in Frage gestellt wurde und dementsprechend die Atombomben auch aus der BRD abgezogen werden müssten. Es gibt, sagen wir mal, drei Lager. Zu dieser nuklearen Teilhabe gehört ja einfach auch der Fakt, dass in Deutschland US-Atomwaffen lagern. Zu diesen Atomwaffen gibt es, sagen wir mal ganz grob gesagt, drei Lager irgendwie innerhalb der politischen Entscheidungsträger, wie man es auch nennen will. Die einen wollen diese Atomwaffen um jeden Preis behalten, die anderen wollen sie auf jeden Fall weg haben, das ist ein nicht so großer Teil. Und was sich jetzt neu getan hat, ist, dass diese eine mittlere Gruppe, die behaupten, dass diese Atomwaffen aus einem bestimmten Grund wichtig seien, nämlich weil sie Einfluss geben würden auf die amerikanische Nuklearpolitik, dass dieser Gruppe eigentlich seit Anfang des Jahres das Argument weggebrochen ist, weil mit einer Neustationierung von US-Atomwaffen auf U-Booten eine ganz wichtige neue Komponente in diesen ganzen Komplex dieser nuklearen Teilhabe ja mit dazukommt und eigentlich da jetzt diesen Befürwortern von den US-Atomwaffen ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, was insgesamt eben eine recht gute Möglichkeit ist, diese Debatte, die jetzt seit einiger Zeit ja wieder hochkocht, eigentlich ein bisschen stärker wieder zu forcieren. Also bisher war es so, dass zum Beispiel in Büchel US-Atombomben gelagert sind und die von Bundeswehrfliegern dann ans Ziel gebracht wird. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund von dieser nuklearen Teilhabe. Die hat zwei Komponenten im Wesentlichen, das ist ja ein NATO-Konstrukt. Die hat eine politische Ebene, nämlich dass es seit Ende der 60er Jahre eine sogenannte nukleare Planungsgruppe gibt, in der im Wesentlichen die NATO-Staaten die NATO-Nuklearstrategie besprechen, bestimmen, verabschieden etc., wo aber im Wesentlichen natürlich die USA eine ganz gewichtige Rolle haben. Das ist die politische Ebene. Und dann gibt es eben so eine praktische Ebene, nämlich dass in verschiedenen Ländern in Europa US-Atomwaffen stationiert sind. Das sind insgesamt 5 Länder. Deutschland, Belgien, Holland, Italien und die Türkei. Insgesamt handelt es sich hier um, da die Zahlen geheim sind, weiß man es nicht in letzter Konsequenz, aber insgesamt werden es wohl 150 bis 200 Atomwaffen sein. Und diese US-Atomwaffen werden gezündet unter alleiniger Verantwortung der USA, also beziehungsweise scharf gemacht, die Codes haben nur die USA, aber deswegen Teilhabe, ins Ziel gebracht würden sie von Bombern des jeweiligen Stationierungslandes, also im deutschen Falle eben von Tornados im Augenblick noch. Und da hast du recht, eben in Deutschland, früher war es mehr, aber in Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach ist es eben Büchel, wo im Augenblick noch wohl 20 US-Atomwaffen lagern. Und wichtig ist eben, dass wir jetzt eine neue Debatte im Prinzip haben, die angestoßen wurde unter anderem eben vom SPD-Fraktionschef Mützenich Anfang Mai, ob diese nukleare Teilhabe überhaupt noch so besonders sinnvoll und notwendig ist. Das hat auch was damit zu tun, dass diese Tornado-Flotte, die deutscherseits für diese nukleare Teilhabe vorgesehen ist, die altert gerade und es steht eben eine Nachfolgeentscheidung an, wo es um viele, viele, viele Milliarden Euro geht, wo die deutsche Industrie zum Teil sehr, sehr gerne ausschließlich Eurofighter gern hätte, die USA aber denen keine Freigabe für diese atomare Rolle gibt und stattdessen selber US-Flugzeuge verkaufen möchte. In diesem Kontext bewegt sich das alles ein bisschen, also auch eben um die Nachfolge dieser Bundeswehr-Tornados. Jetzt muss man eben im Hinterkopf haben, dass diese Atomwaffen, die da in Deutschland lagern, inzwischen auch eine ziemlich gefährliche, in Anführungszeichen praktische Rolle einnehmen. Die muss man nämlich sehen vor dem Hintergrund von Veränderungen der US-Atomwaffenstrategie. Diese nennt sich Nuclear Posture Review, die ist im Jahr 2018 neu gefasst worden und die sieht jetzt die Entwicklung von sogenannten Mini-Atomwaffen vor, die in Anführungszeichen besser einsetzbar sein sollen, weil sie mit niedriger Sprengkraft anscheinend ausgestattet wären und damit eben die Möglichkeit liefern sollen, in einer praktisch hauptsächlich für Russland gedachten Auseinandersetzung auf einem Gefechtsfeld auch tatsächlich zur Anwendung gebracht werden zu können. Im Juni 2019 kam das erste Mal die offizielle US-Nukleardoktrin durch Zufall ins Netz und man konnte die nicht schnell genug wieder einfangen. Die bestätigt im Prinzip, dass da in der US-Armee von einer praktischen Einsatzbarkeit dieser taktischen Atomwaffen ausgegangen wird. Und dazu muss man eben wissen, dass in diese strategische Überlegung in den USA, wie wollen wir oder wie wollen die USA Atomkriege führen, sich dann auch die in Deutschland lagernden und in anderen Ländern lagernden US-Atomwaffen einpassen, weil die werden im Augenblick, man nennt es modernisiert. Das heißt, die werden fit gemacht tatsächlich für genau dieses Einsatzszenario, was den USA da vorschwebt, für Gefechtsfeldauseinandersetzungen irgendwo auf dem europäischen Kontinent. Aktuell ist es so, dass wohl für insgesamt 10 Milliarden diese Atomwaffen gerade aufpoliert werden zur Version B-61-12. Die sollen dadurch zielgenauer und damit eben besser lenkbar und einsetzbar, besser immer mit Anführungszeichen werden, und eben skalierbar sein. Also dass die Sprengkraft anpassbar an den Bedarf ist, was von Befürwortern dieses ganzen Irrsinns dann damit als Vorteil verbunden wird, dass die dann sagen, naja, man könne dann eben so einen Atomkrieg auch auf einer niedrigen Intensitätsschwelle führen und dadurch gewinnen diese Waffen einen praktischen Zweck. Das ist also sehr, sehr gefährlich. Und in dem Zusammenhang gibt es jetzt eben eine ganze Reihe von Leuten in Deutschland, die sagen, ja, genau deswegen müssen wir diese US-Atomwaffen in Deutschland behalten, weil dann haben wir nämlich sozusagen die letzte Entscheidung, ob die deutschen Tornados oder später ein Nachfolgemodell wirklich dann aufsteigt, weil es bedürfe dann beider Akteure für eine Einsatzentscheidung und damit könne man den USA auch zuvorkommen, wenn die einen atomaren Amoklauf hinlegen würden. Das ist das Setting, was eine ganze Reihe von Leuten heranziehen, warum weiterhin in Deutschland Atomwaffen stationiert sind. Und da ist jetzt eben Anfang des Jahres eine Meldung durchgeschossen worden, die dem ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Gleich hören wir den zweiten Teil des Interviews mit Jürgen zur atomaren Teilhabe und was sich dieses Jahr da geändert hat. Thank you. Wir setzen nun das Interview mit Jürgen zur atomaren Teilhabe fort. Bislang ist es so, dass die USA keine sogenannten taktischen Atomwaffen, Mini-Atomwaffen irgendwo in Europa außerhalb der nuklearen Teilhabe, zumindest meines und des normalen Wissens, stationiert hatten. Das heißt, wenn die USA in ihren Planungen Atomwaffen einsetzen wollte, ich spinne jetzt mein Szenario Auseinandersetzung mit Russland, in Weißrussland zum Beispiel, und es kommt eine Entscheidung, eine taktische Atomwaffe auf diesem Gefechtsfeld einsetzen zu wollen, wäre das zwingend abhängig von der Zustimmung des jeweiligen, eines dieser fünf teilnehmenden Länder in der nuklearen Teilhabe. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass im Februar 2020 gemeldet wurde, dass das erste Mal ein US-U-Boot, die USS Tennessee, in die See gestochen ist nach Richtung Europa mit Mini-Atomwaffen, die genau denselben Zweck im Prinzip haben und die Möglichkeiten wie das, was man für die Atombomben der nuklearen Teilhabe vorsieht, die aber überhaupt nicht mehr in irgendeine politische, faktische oder sonstige Begrenzung im Rahmen der nuklearen Teilhabe gebunden sind, diese U-Boot-Atomraketen. Und damit fliegt natürlich im Prinzip das ganze Argument, wir müssen diese Atomwaffen behalten, damit die USA nicht irgendwie aus dem hohlen Bauch raus sich entschließen können, Atomwaffen auf wen auch immer abzufeuern. Das fliegt komplett in sich zusammen. Es gibt eigentlich keine logische Begründung mehr, warum man diese Atomwaffen in Deutschland lassen sollte. Und dazu noch eine milliardenteure Neuanschaffung von US-Flugzeugen, damit irgendwie gleich mit beschließen würde, die mehr oder minder natürlich eine richtig teure Subventionierung der US-Rüstungsindustrie darstellen. Das ist ein bisschen der Hintergrund, warum diese ganze Debatte um die nukleare Teilhabe erfreulicherweise jetzt wieder ein bisschen hochkocht, nachdem dankenswerterweise davon Mützen nicht die Initiative ergriffen worden ist. Vergessen wird dabei aber eigentlich, dass im Prinzip schon vor 10 Jahren ein relativ bahnbrechender Antrag eigentlich von allen damals im Bundestag vertretenen Fraktionen unterzeichnet worden ist, der nämlich den Abzug dieser Atomwaffen damals schon 2010 gefordert hat. Also es ist ein bisschen überraschend, dass gerade die deutschen Medien so tun, als ob das ein völlig hanebüchen sei, diesen Abzug zu fordern, etc. pp., wenn es eigentlich diesen Antrag 2010 schon gab und die Bundesregierung halt das schlicht und ergreifend da einen überfraktionalen Antrag sich hat abperlen lassen. Und was wären da jetzt eigentlich für Schlussfolgerungen aus dem Ganzen zu ziehen? Na, die erste Schlussfolgerung oder die erste Sache ist natürlich, dass man schauen muss, dass man diese Debatte, die jetzt da angestoßen wurde, seitens der SPD natürlich auch von Friedensbewegungsseite unterstützt, dass die Aktion natürlich jetzt zum gerade vor Büchel so weit wie möglich ein bisschen mehr Zulauf kriegen, dass wir die Nuklearfrage, glaube ich, aber auch drüber irgendwie noch ein bisschen sehen müssen, weil sozusagen diese Nuklearteilhabe ist ja ein Teil von taktischen Atomwaffen, wo jetzt ja auch die USA mit der Kündigung des INF-Vertrags für Kurz- und Mittelstreckenraketen im Prinzip die Möglichkeit für eine Neustationierung von wahrscheinlich konventionellen Raketen in Europa geschaffen haben. Und wir müssen das irgendwo natürlich auch zusammen sehen mit dem 5. Februar 2021. Da wird nämlich nach gegenwärtigem Stand zumindest der letzte Rüstungskontrollvertrag zwischen Russland und den USA zur Begrenzung von atomaren Langstreckenraketen auslaufen. New START heißt der Vertrag. Zumindest unter Trump wird gerade keinerlei Bereitschaft an den Tag gelegt, diesen Vertrag zu retten. Und das wäre tatsächlich, wenn dieser Vertrag über die Wupper geht, von beiden gibt es noch keine richtige Festlegung, soweit ich weiß, dann stünde man komplett wieder vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich an Deutschland, sich in irgendeiner Weise dort zu positionieren. Die eine Option ist im Prinzip, diese nukleare Teilhabe beizubehalten, den USA den Rücken zu stärken und letztendlich so eine atomaren Rüstungsspirale wieder eine erneute sehenden Auges in Kauf zu nehmen. Die andere wäre, dass Deutschland endlich seine Blockadehaltung gegen den Atomwaffensperrvertrag, den es ja seit einigen Jahren gibt, aufgibt, den vielleicht tatsächlich als Signal, Symbol, irgendwas auch dann unterzeichnet, gerade mit Blick auf den US-Kreuzzug zum Ende der Rüstungskontrolle. Und wenn Deutschland tatsächlich, wie ja übrigens eine ganze Reihe von anderen Staaten, auch diesen Vertrag unterzeichnen würde, dann würde sich auch tatsächlich diese nukleare Teilhabe erledigen, weil die ist unter anderem eben auch von diesen Atomwaffensperrvertrag, kurz ATT abgekürzt im Englischen, verboten. Ich zitiere mal aus dem Paragraphen dann. Da heißt es dann nämlich, jeder Vertragsstaat verpflichtet sich unter keinen Umständen jemals eine Stationierung, Aufstellung oder Dislozierung von Kernwaffen oder sonstigen Kernsprengkörpern in seinem Hoheitsgebiet zu gestatten. Fertig aus. Das heißt, wenn das unterschrieben werden würde, hätte sich auch diese Teilhabe erledigt. Und ich denke tatsächlich, dass das, sagen wir mal, als Kampagnenziel, gerade vor dem Hintergrund von Versuchen, die Rüstungskontrolle komplett abzutakeln und allen Risiken, die daraus erwachsen, dass das eigentlich eine ganz, ganz sinnvolle Fokussierung für eine Friedensbewegung ist, in dieser Debatte eine Position vielleicht auch einzunehmen. Also die Position, die vertreten werden sollte, wäre Abzug der Atombomben aus Büchel? Abzug der Atombomben aus Büchel und Unterzeichnung des Atomsperrvertrags. Das ist so schon eine Kombination, die, glaube ich, in dieser Konstellation dann Sinn macht. Könnte die Diskussion Umverlegung, Neustationierung, US-Truppen in Polen und etc. damit zusammenhängen oder nicht? Ja, also ja, tatsächlich hat Polen mehrmals signalisiert, es könne sich gut vorstellen, sagen wir mal, Deutschland entweder zu ergänzen oder zu ersetzen als Lagerort für US-Atomwaffen. Insofern spielt es natürlich hier auch eine Rolle. Es scheint ja jetzt definitiv die Entscheidung von US-Präsident Trump gefallen zu sein, zumindest Teile der in Deutschland stationierten Soldaten auch nach Polen zu verlagern. Das ist wirklich sehr, sehr problematisch. Eine definitive Verletzung der NATO-Russland-Akte von 1997. Atomwaffen so nahe an Russlands Grenze zu stationieren, hat auch, sagen wir mal, für die russische Atomwaffenplanung Folgen, weil die auf immer kürzere Vorwarnzeiten dann sich einstellen müssen. Das heißt, Wahrscheinlichkeiten für Fehlkalkulationen etc. steigen. Das ist eine sehr, sehr problematische Geschichte im Augenblick, da Polen als atomatisierten antirussischen Frontstaat aufzubauen. Da wird man allerdings, denke ich, natürlich auch abwarten müssen, erstens, wie die Wahl verläuft im USA im November und zweitens ist es auch so, dass das nicht alle anderen NATO-Länder wirklich für eine besonders schlaue Idee halten. Das ist abschließend also tatsächlich noch nicht entschieden, wie das weitergeht, ist aber nochmal eine Komponente oder eine drohende Entwicklung, die da auch noch mit reinspielt. Andererseits ist es nicht total egal, wenn es US-Boote mit Atombomben gibt, die bis in die Ostsee fahren könnten, wo dann die auf dem Land die Atombomben sind? Ja und nein. Aus der Perspektive derjenigen, ich meine aus meiner Sicht irgendwie und aus friedensbewegter Sicht können die Dinger weg ohne Wenn und Aber. Aber aus Perspektive von denjenigen, die immer gesagt haben, solange diese Waffen von uns ins Ziel gebracht werden müssen, haben wir eine Entscheidungsgewalt darüber, ob sie eingesetzt werden. Aus Perspektive von denjenigen ist es tatsächlich dann obsolet. Es ist aber natürlich aus russischer Sicht und auch aus amerikanischer Sicht keineswegs irrelevant, weil natürlich je mehr Lagerorte sich verteilen etc., die Ziel- und die Einsatzplanung auch für Russland erheblich kompliziert wird. Und es tatsächlich schlicht und ergreifend in so einem ganz verqueren Militärdenken die Einsatzplanung und die militärtaktischen Vorteile der USA vergrößert, in je mehr Orten man natürlich da Atomwaffen gegebenenfalls stationiert hat. Es ist ein bisschen ein Auge des Betrachters, wie man das dann beurteilt. Aus friedenspolitischer Sicht ist es natürlich klar, das Zeug wird weg. Hm. Ja, und einen Atomkrieg können wir uns ja alle nicht nur nicht wünschen, ne? Nö, deswegen wird ja versucht, mit sogenannten Mini-Atomwaffen in irgendeiner Weise ein Szenario herbeizugaukeln, unter dem ein Atomkrieg führbar sein sollte mit akzeptablen Kosten. Aber alle Planspiele, die im Prinzip mit so Mini-Atomwaffen umgehen, kommen auf Millionen Opferzahlen, irgendwie ebenfalls verseuchte Gebiete etc. Also es gibt keinen Mini- und es gibt keinen begrenzten Atomkrieg, sondern es ist dann tatsächlich in jedem Fall eine Katastrophe. Und vor dem Hintergrund wäre es natürlich auch ein Zeichen deutscherseits, diese Waffen wirklich rauszuwerfen hier. Von der atomaren Teilhabe kommen wir gleich zu Libyen und einem Interview mit Lisa. Thank you. Das nächste Interview ist mit Lisa geführt worden. Ich mache gerade eine Studie zum Libyen-Konflikt, ein bisschen, wie es dazu kam und was da die Interessen des Westens waren, vor allem von Frankreich und eben auch, wie es heute aussieht. Und vielleicht ganz kurz, dass man auch ein bisschen weiß, wie es überhaupt zu der Militärintervention in Libyen kam, die ja 2011 stattgefunden hat. Im Zuge von der arabischen Revolution kam es eben auch in Libyen zu Protesten, die sich eben, wo die Protestierenden vor allem eben sich gegen die Perspektivlosigkeit, die Arbeitslosigkeit ausgesprochen haben für mehr politische Freiheit. Und diese Proteste haben sich dann eben sehr schnell gegen die 40-jährige Herrschaft von Gaddafi gerichtet und Ziel der Rebellen war eben sehr schnell, ihn abzusetzen. Und dann kam es eigentlich schon in den ersten Tagen, also im Februar 2011 ist es dort ausgebrochen, die Proteste, und in den ersten Tagen kam es dann schon zu sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Streitkräften von Gaddafi und den Rebellen, also auf beiden Seiten. Die Rebellen haben eben sehr viel vandaliert, es kam dann auch zu Gewalt gegen die Polizei zum Beispiel, gegen das Militär, und diese Gewalt wurde dann sehr brutal beantwortet, oder auf die wurde sehr brutal reagiert durch die Streitkräfte von Gaddafi, und es wurden Protestierende erschossen, und das ist sehr schnell eskaliert, die Gewalt dort, und nach wenigen Tagen haben schon bürgerkriegsähnliche Zustände dort geherrscht. Und dann kam sehr schnell von vielen westlichen Staaten vor allem die Forderung, man müsse dort eingreifen, weil eben durch Gaddafi dann Menschenrechtsverletzungen im Zuge dessen begangen wurden. Und dann wurde eben erstmal die Resolution, die UN-Resolution 1970 verabschiedet, in der dann erstmal festgehalten wurde, eben ein Waffenembargo, und der Libyen wurde an den Internationalen Strafgerichtshof übergeben, die Situation dort. Und dann haben aber vor allem Frankreich zum Beispiel für einen militärischen Einsatz dort plädiert. Und dann kam es eben einige Tage später dazu, dass in westlichen Medienberichten davon berichtet wurde, dass Gaddafi angedroht hätte, ein Blutbad anzurichten in Benghazi. Und das war dann so der konkrete Auslöser, wegen dem man dann gesagt hat, okay, wegen dem Frankreich zum Beispiel, die USA, Großbritannien vor allem gesagt haben, sie möchten da jetzt militärisch eingreifen. Daraufhin wurde die Resolution 1973 verabschiedet. Und in der wurde zum Beispiel auch eine Flugverbotszone eingerichtet, und die galt dann so als Begründung, wieso man gesagt hat, okay, auf die hat man sich dann gestützt eben bei diesem Militäreinsatz, bei dieser Intervention, die dann im März 2011 gestartet ist. War eben auch sehr umstritten, weil die Quellen nicht so seriös waren, die von diesem angeblichen Blutbad berichtet hätten. Gar nicht ganz klar, ist es jetzt wirklich eine reale Bedrohung. Manche haben auch davon gesprochen, es sei ein Übersetzungsfehler gewesen von Gaddafis Worten, und es wäre falsch interpretiert worden. Und es war halt immer schon so die Frage, auch die Verhältnismäßigkeit, wie viele Leute waren davon bedroht, und wäre das Grund genug, sag ich jetzt mal, für einen militärischen Einsatz, weil es sehr viele Opfer gab. Und ja, aber dieser militärische Einsatz wurde dann im März 2011 eben gestartet, und da waren dann maßgeblich Frankreich und Großbritannien und die USA dran beteiligt. Die Resolution 1973 wurde auch im UN-Sicherheitsrat, also da haben sich Russland und China auch enthalten. Die haben das zum Beispiel sehr kritisch gesehen, und daraufhin war es dann eben so, dass der Militäreinsatz maßgeblich von Frankreich und den USA vorangetrieben wurde. Und sehr schnell war das dann unter der Führung der NATO. Und bei dem Einsatz hat man dann die Rebellen unterstützt eben mit Waffen und mit Geldern, um den Kampf gegen Gaddafi voranzutreiben, weil das war eben sehr schnell auch das erklärte Hauptziel eigentlich dieses Einsatzes. Also in der Resolution wurde eben festgehalten, man möchte die Menschenrechte schützen, aber sehr schnell hat sich dann auch rauskristallisiert, dass es eigentlich Interesse ist, dort einen Regime-Change voranzutreiben. Deswegen hat der Westen die Rebellen so stark auch unterstützt. Was ja auch fragwürdig ist, weil das jetzt nicht nur die normale Zivilbevölkerung war, sag ich jetzt mal, sondern eben auch Söldner und islamistische Strömungen, die da auch dran beteiligt waren. Und dieser Einsatz hat dann eben im Tod von Gaddafi im Oktober sozusagen gegipfelt, und wenige Tage später wurde der dann auch beendet, und Ziel wurde dann eigentlich auch erreicht von diesem Einsatz, dass man sich gesteckt hat, also inoffiziell dieses Ziel, Gaddafi abzusetzen, wurde dann erfolgreich, sag ich mal in Anführungszeichen, erreicht. Ja, und eben halt so Nebensachen wie eine Konkurrenz zum Franc Afrique, also zur an den Euro gekoppelten Währung, so Sachen wurden dann ad acta gelegt mit dem Tod von Gaddafi. Also die Interessen waren natürlich dann nicht nur jetzt da so wie das natürlich immer medial präsentiert wurde und wie man sich dann natürlich sehr gut dargestellt hat, so als Retter der libyschen Bevölkerung. Man hat die von diesem Diktator befreit und dieses Blutbad verhindert, aber natürlich ging es übergeordnet, inoffiziell um ganz andere Interessen und zum Beispiel CFA Force, was du gerade angesprochen hast, oder libysche Öl. Also man wollte natürlich generell dann eine Regierung dort auch installieren, die geneigt ist, dann mit dem Westen zusammenzuarbeiten, und Gaddafi hat schon sehr, sag ich mal, sein eigenes Ding gemacht und Rücksicht auf die Interessen vom Westen genommen, und das war natürlich vielen westlichen Mächten ein Dorn im Auge, und deswegen war das dann auch sehr schnell so das eigentliche Ziel dieser Intervention. Und dieser Bürgerkrieg zieht sich bis heute in Libyen, also es hat nicht ein Regime-Change mehr stattgefunden, sondern eine Bürgerkriegssituation wurde hergestellt, wobei das Öl die ganze Zeit floss. Natürlich war die Ölproduktion während dem Krieg, also während der Intervention 2011, ist natürlich sehr runtergegangen. Und es ist dann auch nur sehr langsam wieder auf die Beine gekommen. Es wird schon wieder Öl produziert. Du hast ja auch gerade angesprochen, also wir haben jetzt eben immer noch diese Bürgerkriegssituation aktuell zwischen, jetzt schon einige Jahre, zwischen Streitkräften der Einheitsregierung unter Ministerpräsident Faiz al-Sarraj und eben seinem politischen oder vor allem militärischen Gegenspieler, dem General Khalifa Haftar. Und der hat zum Beispiel auch die maßgeblichen Ölfelder, die vor allem im Osten, im Nordosten des Landes sind, besetzt. Aber das Öl wird immer noch weiter produziert, und da sind auch vor allem sehr viele, also die französische und auch italienische Konzerne sehr dabei. Also die sind haben da sehr große Marktanteile, und das ist das Interesse, dass das auch weiter da Öl produziert wird. Sind das alle Interessen, die da eigentlich der Westen oder insbesondere Frankreich auch hatte? Oder wo ist da auch noch die BRD vielleicht? Also die BRD, Deutschland hat sich eher rausgehalten, hat sich ja auch an diesem Militäreinsatz nicht beteiligt und hat das ja sehr kritisiert auch. Und natürlich waren Interessen noch da im Vordergrund, die gar nicht mehr unbedingt was mit Libyen selbst zu tun hatten. Also es ging auch ein bisschen darum, mit dieser Intervention einen Präzedenzfall zu schaffen zum Beispiel, weil diese Intervention ja das erste Mal eigentlich war, dass man einen Militäreinsatz nach der Responsibility to Protect durchgeführt hat, also eben um Menschenrechte zu schützen. Und dieser Präzedenzfall, mit welchem viele Staaten versucht haben, da so ein Gewohnheitsrecht zu etablieren, dass man eben nach dieser Schutzverantwortung in anderen Staaten interveniert, das war schon in Libyen auch so dieser weitere Hintergrund, wieso man dann irgendwie auch politisch versucht hat, das voranzutreiben. Und das ja dann auch jetzt immer so als der Präzedenzfall dargestellt wird, weil das eben sehr stark so dargestellt wird, als wäre das jetzt erfolgreich gewesen. So. Das war zum Beispiel ein Interesse vom Westen und auch von Frankreich, das auch nicht mal unbedingt was mit Libyen in sich zu tun hatte, sondern eben auch sehr stark mit anderen, ja, mit der politischen Situation oder mit diesem Recht, das man da irgendwie versucht, weiter voranzutreiben oder zu etablieren. Das zum Beispiel natürlich, dass man jetzt da eine Regierung hat, die dem Westen geneigt ist. Es ist ja zum Beispiel jetzt auch aktuell in den letzten Jahren durch diese Flüchtlingskrise sehr von Interesse, weil man dann natürlich auch versucht, da zum Beispiel so seine Interessen in dieser Sache jetzt dort durchzusetzen und da so zusammenzuarbeiten, um diese Flüchtlingsströme nach Europa zu unterbinden. Also dass im Endeffekt die international anerkannte Regierung mit Boden ausgestattet wird und trainiert wird von der EU, um eben halt Geflüchtete abzuhalten, genau, übers Meer zu fahren. Und andererseits natürlich die Frontex-Flieger auch noch mit Daten die libysche Küstenwache versorgt. Also deswegen kann man abschließend auf jeden Fall nicht davon sprechen, dass es eine erfolgreiche Intervention war, weil wir haben ja jetzt immer noch eine sehr katastrophale humanitäre Situation in Libyen, wie gesagt, immer noch Kampfhandlungen, es gibt sehr viele Binnenflüchtlinge dort auch und natürlich diese libyschen Flüchtlingslager, die ja auch katastrophal sind, wo ja auch immer ständig auch von Menschenrechtsverletzungen weiterhin gesprochen wird. Also es ist jetzt nicht so, als hätte sich die Menschenrechtslage in Libyen verbessert, im Gegenteil. Und deswegen ist da jetzt auch nicht wirklich ein Ende dieser militärischen Auseinandersetzung in Sicht, und ja, es war eigentlich eine beispielhafte Militärintervention darzustellen, wie das schon auch sehr stark gemacht wurde von Frankreich und den USA und dem Westen generell. Es hört sich eigentlich alles eher nach einem Scheitern an, ne? Dass versucht wurde, da den Handlungsspielraum, den militärischen zu erweitern und dann nur ein Bürgerkrieg hergestellt wurde im Endeffekt. Vielleicht hat man sich das auch anders vorgestellt und hat dann gedacht, der politische Prozess danach kann schneller ins Laufen kommen, da kann schneller ein Friedensprozess angekurbelt werden. Das ist allerdings gescheitert und ja, man hat durch dieses Absetzen von Gaddafi eigentlich auch nur ein Machtvakuum hinterlassen, das jetzt natürlich von verschiedensten Kräften versucht wird, irgendwie, dass die da jetzt ihre politische Macht durchsetzen können und ihren Einfluss. Und das ist jetzt weiterhin eigentlich sehr ernüchternd, was da gerade passiert und nicht wirklich positive Aussichten. Also das muss man jetzt schon so auch sagen. Meine Frage wäre nur so ein bisschen, was für eine Erwartungshaltung du aus dieser Studie für die Zukunft für Libyen. Also natürlich, Fokus, es ist ja schon, auch in der Studie, die ich jetzt gemacht habe, zeigt sich schon sehr stark raus, wie die westlichen Mächte da auch sehr stark Einfluss auf das Konfliktgeschehen genommen haben. Eben aufgrund eigener Interessen und nicht vorausgestellt aufgrund des Interesses, irgendwie da in Libyen wirklich einen politischen Prozess oder einen Friedensprozess voranzustoßen. Und so die Erwartungshaltung, die man ja schon irgendwie haben kann, ist eigentlich, dass also zumindest mal sich regionale und internationale Staaten da an sowas wie das Waffenembargo halten und da nicht noch weiterhin Mächte auf beiden Seiten, beide Parteien irgendwie zum Beispiel militärisch durch Waffen unterstützen, was ja gerade passiert und was eben diese Kampfhandlungen auch weiter am Leben erhält. Und das sind schon solche Sachen, wo man dann sagen kann, dass da eben nicht andere Mächte noch aufgrund eigenen Interessen da ständig weiter mitmischen und dann davon ja eigentlich auch noch profitieren teilweise, dass ja, dass es jetzt vielleicht dort so eine Krisensituation gibt. Also du denkst, es gibt erstmal keinen Ausweg aus der jetzigen Situation für Libyen? Nee. Also solange da nicht eine militärische Partei irgendwie einer dieser Parteien unterliegt, wird es schwierig da auch, weil sich beide wahrscheinlich auch nicht auf einen Waffenstillstand einlassen werden, zumindest nicht ohne wirkliche Absicherung, und es ist eine sehr verfahrene Situation jetzt. Und eine demokratische und humanitäre Perspektive hat sich seit der Intervention sowieso nicht ergeben, würdest du das so sagen? Ja. Ja, also es ist ja auch die Frage, man kann ja auch nicht den dritten vor dem ersten Schritt gehen, und da jetzt versucht man, der Westen versucht dann vielleicht schon dann auch doch dort, da natürlich humanitär wird da schon auch was gemacht, wobei das mit diesen Flüchtlingslagern, das ist jetzt ja so die nächste Frage, das unterstützt man ja auch noch, dass es da solche humanitären katastrophalen Situationen in diesen Lagern gibt, das ist ja auch also eine völlige Doppelmoral, und jetzt einen demokratischen Prozess anzustoßen, wo noch weiterhin dort Krieg herrscht, ist auch zu weit gedacht, würde ich sagen. Von Libyen kommen wir gleich zur Militarisierung der Forschung in der BRD. Von Libyen kommen wir zur Militarisierung der Forschung in der BRD und einem Interview mit Mari. Es wird zwei neue Agenturen geben, die Umkreis von Rüstungsforschung ist, und zwar in Leipzig und Halle. Was soll da genau entstehen? Da sind in den letzten Monaten zwei Agenturen entstanden. Die eine hat in der Leipziger Innenstadt ihre Arbeit aufgenommen, Ende letzten Jahres. Als GmbH, das ist die Agentur für Sprunginnovation, die soll in den nächsten 10 Jahren mit 1 Milliarde Euro ausgestattet sein. Und da als Koordinator von Forschung, Industrie und Kapital agieren, also die bundesweite Forschungslandschaft scannen. Was sind da für interessante Technologien, in so sogenannten Schlüsseltechnologien, was sind da für neue Forschungen und wie könnte man daraus Produkte machen und in welcher Kombination von Wissenschaft, Industrie und Kapital könnte man das sozusagen zu einer Produktreife bringen und da dann auch als Risikokapitalgeber zum Beispiel in solchen Start-ups, die das dann zum Produkt machen sollen, auftreten kann. Das ist die Agentur für Sprunginnovationen, Sprint GmbH in der Leipziger Innenstadt. Dann gibt es noch eine zweite Agentur, die war schon im Koalitionsvertrag 2018 vorgesehen. Die Agentur für disruptive Innovationen in Cybertechnologien, ADIC, die sich ganz bewusst an der DARPA, der Forschungsagentur des Pentagon, orientiert, die explizit Forschung für Militär, Polizei und Geheimdienste vorantreiben soll und auch gemeinsam verantwortet und finanziert wird vom Bundesministerium des Inneren und dem Bundesverteidigungsministerium. Der Aufbaustab dieser zweiten Agentur, die jetzt erstmal in Halle ihren Sitz hat, der genaue Standort wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Diese Agentur hat doch klar ein militärisches Gepräge. Der Aufbaustab ist auch im Verteidigungsministerium in Berlin angesiedelt. Und ich glaube, die beiden können schon auch ineinander greifen, die Agenturen, während die eine sozusagen unmittelbar Forschung an Hochschulen, außeruniversitären Instituten beauftragen soll und sozusagen in diesen Schlüsseltechnologien, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz, Rechnerarchitekturen einfach mal breitflächig in die Forschung investieren und das so ein bisschen in Richtung militärische und polizeiliche Anwendung bringen. Also setzt eher bei der Forschung an, soll dann aber auch als Wagniskapitalgeber fungieren, ist die andere, glaube ich, hier in Leipzig eher dazu gedacht, um dann solche Forschungsergebnisse wirklich in Produkte zu überführen, in Kooperation mit der Industrie. Und im Grunde sind beide Agenturen ein bisschen orientiert an der DARPA, der Forschungsagentur des Pentagon. Sie sollen eben diese disruptive Forschung, wo die Wirtschaft vielleicht manchmal noch zögerlich ist, weil einerseits bestehende Wertschöpfungsketten zerstört werden, andererseits sich vieles vielleicht auch als Luftnummer entpuppt. Diese Forschung sollen die voranbringen und staatlich koordinieren, lenken, eben auch auf die Bereiche, die von Deutschland, von der Bundesregierung als Schlüsseltechnologien angesehen werden. Und das wird, glaube ich, die Situation auch an deutschen Hochschulen und Forschungsinstituten doch nochmal deutlich verändern, weil es jetzt explizit politisch gewollte und finanziell ausgestattete Lenkung, Stimulation und Koordination von Forschung gibt. Also nicht nur die Rüstungsindustrie kann jetzt an die Hochschulen rantreten und sagen, mach doch mal Forschungsprojekt da und dazu, sondern eben auch diese Agentur, die zusammen von Innen- und Verteidigungsministerium gelenkt und finanziert wird. Das ist schon eine neue Situation. Also disruptive Forschung, also zerstörerische Forschung heißt es, und erstmal zerstört es die Zivilität der Forschung im Endeffekt, ne? Das steht jedenfalls zu befürchten und ja, das wissen die auch. Also der Christoph Igel, der Leiter dieser Cyberagentur, also die von Innen- und Verteidigungsministerium, der kommt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ist dann ans Kommando Cyber- und Informationsraum gewechselt, hat da auch sich als Soldat auf Zeit vereidigen lassen, nochmal so einen Grundwehrdienst erstatten müssen, hat er auch ganz, ganz leidenschaftlich davon erzählt und der hat in einem seiner wenigen Interviews auch gleich gesagt, dass das Thema Zivilklauseln eine Herausforderung wird für die Agentur. Also Zivilklauseln sind ja Klauseln in der Grundordnung von Universitäten, also Selbstverpflichtungen von Universitäten, nicht fürs Militär zu forschen, nicht für militärische Zwecke. Aber das wird dann eben oft auch umgangen. Aber theoretisch würde ich jetzt mal sagen, so eine Agentur, die vom Verteidigungsministerium finanziert wird und explizit sicherheitspolitisch relevante Forschung anstoßen soll, würde sich meiner Meinung nach nicht mit einer Zivilklausel vereinbaren. Aber es gibt Fälle von Universitäten, die eine Zivilklausel haben, die zum Beispiel auch schon für die DARPA oder die USA haben dann noch die IARPA, das ist das Pendant für die Geheimdienste, die gemeinsame Forschungsagentur der US-Geheimdienste, die dann trotzdem forschen, obwohl sie eine Zivilklausel haben. Und dann sind die Argumente eben, das ist Grundlagenforschung, das ist so weit von der Anwendung, das ist gar kein militärischer Zweck. Es geht ja nur darum, unsere Computer schneller zu machen, also die vom Militär. Naja, ja, aber das kann man schon so sagen. Eigentlich bedeutet der Begriff disruptiv natürlich ein bisschen was anderes. Nach der nächsten Musik kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Mari und wie die Corona-Hilfe die Forschung militarisiert. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Interviews mit Mari. Diese ganze Forschung wird gerade ja enorm aufgebläht oder vergrößert, und zwar durch so ein Konjunkturpaket, dieses Corona-Paket. Was kommt denn da jetzt nochmal dazu? Weil ich glaube, diese beiden Agenturen sind länger geplant. Die werden schon konzipiert seit Beginn der aktuellen Regierung, also seit Anfang 2018. Da stand es schon im Koalitionsvertrag und dann wurde diskutiert, werden es ein oder zwei Agenturen, wo sind die angesiedelt, werden die als GmbH gegründet, wenn ja, wer hat da die Mehrheit, die Kontrolle, wie sehr mischt sich der Staat da in die GmbH ein und so weiter. Also das war ein recht zäher Prozess. Dann sieht dieser Koalitionsvertrag ja noch ganz viel andere Sachen vor, um sozusagen Schlüsseltechnologien zu identifizieren und quasi strategisch voranzubringen. Da sind diese beiden Agenturen auch nur eine Komponente von verschiedenen. Also der Koalitionsvertrag definiert diese Schlüsseltechnologien. Der sagt dann zum Beispiel auch, wir machen eine KI-Strategie, eine Förderstrategie für künstliche Intelligenz und bauen ein Netzwerk oder ein Zentrum für KI-Forschung. Ja, interessanterweise ist Netzwerk und Zentrum da das Gleiche gedacht. Das ist eigentlich wirklich interessant. Also es heißt Zentrum für KI-Forschung, ist aber in Wirklichkeit ein Netzwerk, das wird aufgebaut. Und das wurde dann auch mit zunächst 3 Milliarden ausgestattet. Es wurde in den Rahmenprogramm Quantentechnologie aufgelegt. Also das sind alles längerfristige Prozesse, strategische Prozesse. Seit dem Koalitionsvertrag, den ist dann auch eine Lobbyarbeit schon vorangegangen. Und jetzt haben wir eben dieses Konjunkturpaket, Corona-Konjunkturpaket. wo eigentlich öffentlich fast nur kommuniziert wird, dass es hier die Mehrwertsteuersenkung vorübergehend beinhaltet und solche Sachen. Aber ein Teil von diesem Konjunkturpaket ist auch das Zukunftspaket. Und da wird ganz klar an mehreren Stellen wörtlich der Anspruch formuliert, dass Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehen soll. Was ich ein bisschen zynisch finde, ehrlich gesagt, während der Virus noch vor allem auf der Südhalbkugel wütet, dass man sich hier schon überlegt, wie kann Deutschland daraus Wettbewerbsvorteile gewinnen. Und in diesem Zukunftspaket geht es einfach ganz konkret im Kern darum, in diesen Schlüsseltechnologien die Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen, des deutschen Kapitals, aber auch deutscher Behörden und der Bundeswehr zu verbessern, um Deutschlands Rolle in der Welt zu stärken. Also damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht, wird viel Geld in die Hand genommen, 50 Milliarden umfasst das Zukunftspaket und dann wurde zum Beispiel diese KI-Strategie nochmal um 2-3 Milliarden erhöht, die Quantenforschung nochmal 2-3 Milliarden draufgesattelt und was ich auch sehr bemerkenswert finde, was in der Öffentlichkeit noch überhaupt nicht durchgedrungen ist, dass 500 Millionen, das ist vielleicht im Gesamtpaket, im Gesamt-Corona-Paket tatsächlich ein kleiner Teil, also ein 260stel, also ein kleiner Teil, aber doch ein Riesenbatzen Geld, 500 Millionen sollen jetzt in ein Zentrum für Technologie- und Digitalisierungsforschung der Bundeswehr fließen. Also 500 Millionen explizit für ein militärisches Forschungszentrum, das zusätzlich zu den genannten Agenturen und KI-Strategie und so weiter noch ganz explizit beim Militär angesiedelt sein soll, um da neue Technologien zu erforschen und zur Anwendung zu bringen. Und wo soll sich das dann lokalisieren? Also dieses Zentrum für Technik- und Digitalisierungsforschung der Bundeswehr? Das wird angesiedelt sein bei der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und im Wesentlichen eigentlich aus einer Vernetzung der beiden Bundeswehruniversitäten bestehen, die ja ihrerseits dann wieder in verschiedene andere militärische Strukturen und auch die Rüstungsindustrie ihre Verbindungen haben, die eine Abteilung des Kommandos in Cyber- und Informationsraum da haben, die da so eine eigene Software-Schmiede und für Verschlüsselung und Entschlüsselung haben und solche Sachen. Also das ist bei den Bundeswehr-Universitäten bei der Bundeswehr direkt angesiedelt. Also in München und Hamburg, ne? Ja, also räumlich sollte es in München sein, aber eben in Vernetzung mit der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Und interessant finde ich auch, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, zitiert die Süddeutsche Zeitung, die ja durchaus nahe steht der Bundeswehr-Universität, da den Pressesprecher der Bundeswehr-Universität, wo man eben auch erkennt, das hat eigentlich niemand geahnt. Also während diese anderen Agenturen so über Monate und Jahre aufgebaut und konzipiert wurden, wurde jetzt da im Rahmen des Konjunkturpakets einfach nochmal eine ganz neue Institution geschaffen, die von der glaube ich auch noch gar nicht so richtig klar ist, was die eigentlich machen soll. Da wurde einfach nochmal bei den anderen Sachen Geld draufgesattelt und dann hat die Bundeswehr jetzt nochmal ihr ganz eigenes Zentrum gekriegt. Und ich glaube, dass das die Forschungslandschaft in Deutschland wirklich umgestalten wird und zu ganz neuen, viel intensiver die Fragestellung, wofür forscht man und wie stark tut der Staat und dann auch unmittelbar die Bundeswehr und Rüstung und Start-ups und Risikokapital alle miteinander vernetzt, aber unter Moderation des Staates in die Forschung eingreifen. Also der Leiter der Cyberagentur, der Christoph Igel, Soldat auf Zeit, der hat immer wieder die Formulierung benutzt, wir wollen Forschung stimulieren und koordinieren. Also in diesen politisch definierten Schlüsselbereichen will man im Auftrag von Innen- und Verteidigungsministerium, Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit Forschung beauftragen, mit Kapital ausstatten und mit der Industrie zusammenbringen, um da Ziele zu erreichen. Das hat es eigentlich so konkret und so unmittelbar im Nachkriegsdeutschland noch nicht gegeben. Es gibt diese großen Forschungsprogramme, mit denen man dann halt stimulieren will, dass in einer gewissen Richtung geforscht wird und dass sich da die Forschung auch verstärkt mit der Industrie zusammentut. Die Hightech-Strategie, die jetzt seit 2 Jahrzehnten am Laufen ist, das geht so ganz grob und schon effektiv, aber so in der Breite in diese Richtung, aber dass man jetzt nochmal Agenturen hat, die mehr oder weniger sagen, also was uns jetzt noch fehlt, ist die richtige Software zur Situationserkennung, die man in autonome Landroboter einbauen kann. Oder was uns jetzt noch fehlt, ist ein Unternehmen, das für die Bundeswehr mit Quantencomputing herkömmliche Kryptographie brechen kann oder solche Sachen und dann diese Forschung vorantreibt und mit der Industrie vernetzt. Das hat es in dieser Form, in dieser Kontinuität noch nicht gegeben. Und es wird also die zivile Forschung wird schwerer haben, zivil zu bleiben? Denke ich wirklich, ja. Vor allem die Forschung, die da in benachbarten Feldern ist. Also das Corona-Paket, Konjunkturpaket, infiziert die Forschung militärisch. Ja, steht zu befürchten, ja. Das war der 22. antimilitaristische Podcast im Juli 2020. Alles weitere findet ihr online auf imi-online.de. Und tschüss.